Und begann sich das wenig verändert. Und immer liefert eine Reihe von scharfen Waffen nach Afghanistan. Diese Migranten gehen weiter auf den Grundansatz. Und tausende Männer, Frauen und Kinder standen weiterhin auf dem Spielfeld internationaler Interessen.